Willkommen zurück zur Berliner Runde mit Fassadenfunk. In der letzten Sendung haben unsere Kolleginnen Jenny und Susanne euch ja bereits von Plänen des Neubaus des Karstadt-Gebäudes Hermannplatz berichtet. Es soll in Berlin ein neues sogenanntes Landmark-Building geben. Das nach dem Zweiten Weltkrieg erbaute Karstadthaus am Hermannplatz soll abgerissen werden, um es durch ein Replik des 1929 eröffneten Art Deco-Gebäudes zu ersetzen. Wir haben jetzt zwei Aktivistinnen von der Initiative Hermannplatz bei uns live im Studio. Willkommen Susanne. Hallo. Und Joachim. Hallo. Schön, dass ihr im Studio seid. Das Karstadt-Gebäude am Hermannplatz soll abgerissen werden. Was plant Signa und welche Auswirkungen hat das auf den vor allem multikulturell stark geprägten Kiez? Na gut, ich fange mal an. Also ich wohne übrigens seit 83 im Reuterkiez am Maybachufer, und als wir damals eingezogen sind, das war eine ganz graue Wohngegend, da wollte keiner fast hinziehen, und heute ist das eine sehr lebendige, bewegte Gegend, wo es auch viel Umwandlung gibt von Miet- und Eigentumswohnungen und steigenden Mieten. Also in den letzten 10 Jahren sind die Mieten in den Kiezen rund um den Hermannplatz um ungefähr 145% gestiegen. Und ich mache mit bei der Hermannplatz-Initiative seit Mitte Juni 2019. Und wir befürchten eben, wenn da also Karstadt abgerissen wird und ein Neubau hinkommt, dass das so ein Protz-Edelbau wird, wo also dann nur noch Leute reinkommen können, die das entsprechende Geld haben. Karstadt soll dann nur noch ein Drittel Verkaufsfläche haben und der Rest soll meistbietend untervermietet werden an Büroflächen, an Ärzte, an Rechtsanwälte etc. Und die eine halbe Milliarde Euro sollen investiert werden von Benko, vom Signa Immobilienunternehmen, und das muss sich ja rechnen und das muss wieder reinkommen, und wir befürchten eben, dass so ein Karstadt-Neubau die ganze Gentrifizierung in den Kiezen rund um den Hermannplatz weiter anschiebt. Ich würde gern ergänzen, der Investor ist sehr geschickt. Das heißt, er redet jetzt seit Neuestem auch davon, dass er da vielleicht Sozialwohnungen hinsetzen will und Kitas. Also es ist einfach so, er ist sehr geschickt, da im Unfrieden stiften im Bezirk und Leute zu gewinnen, die vielleicht gar nicht begeistert gewesen wären. Und es ist auch damit zu rechnen, dass die Bauzeit, also Abriss und Neubau, zwischen 5 und 10 Jahren andauert. In dieser Zeit wird es keinen Treffpunkt geben, sehr zum Bedauern vieler Neuköllner. Wir stehen da regelmäßig und sammeln Unterschriften, und die meisten sagen uns immer, wenn das Gebäude abgerissen wird und sie keinen Treffpunkt mehr haben, das würden sie sehr bedauern. Also das heißt 5 bis 10 Jahre Bauzeit. Wir wissen nicht, was in dieser Zeit mit dem Hermannplatz passiert. Wir wissen nicht, was mit dem Markt passiert. Was wir aber wissen, dass Signa Immobilien sogar Pläne haben, Umgestaltung des Hermannplatzes, ja, da gibt es eine Broschüre von Signa Immobilien, die heißt Hermann und Henriette, und die ist auch sehr clever gemacht. Also da sollen Straßen gesperrt werden, da sollen nur noch Fußgänger und Radfahrer das Sagen haben auf dem Hermannplatz. Also da geht einem das Herz über, aber für uns ist das ein trojanisches Pferd. Draußen ist das alles schön, grün und besucherfreundlich, aber wir befürchten eben eine Auswechslung der Einwohnerschaft und auch der, wenn Sie so wollen, der Leute, die da eben konsumieren in den Geschäften und im Kaufhaus. Und dagegen sind wir. Ja, zu Hermann und Henriette, was du kurz erwähnt hast, kommen wir vielleicht später nochmal. Mhm. Ich möchte jetzt nochmal fragen, es gab ja vor kurzem einen sogenannten Letter of Intent, der in die Medien gekommen ist, und da hattet ihr auch eine Demo. Also um was geht es hier? Was können sich unsere Hörerinnen da vorstellen? Was für Konflikt hat sich hier aufgetan? Also Letter of Intent, das ist eine Absichtserklärung, die ist unterzeichnet worden einerseits vom Signa Immobilienkonzern und auf der anderen Seite von 3 Bürgermeistern, nämlich Müller, Popp und Lederer. Und der Inhalt ist, also ich fasse das jetzt mal zusammen. Signa Immobilien hat zum Senat gesagt, eigentlich wollen wir 6 Karstadt-Filialen in Berlin schließen. Aber wir bieten euch an, wir werden nur 2 schließen und 4 werden wir erhalten. Wir wissen übrigens 2 von diesen 4 Filialen nur 3 Jahre, dann geht es wieder in Verhandlungen. Ein drittes um 5 Jahre und ein viertes um 10 Jahre. So. Und dann sagt Signa Immobilien zum Senat, aber dafür entziehst du dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg das Hoheitsrecht, über Abriss und Neubau zu entscheiden. Und du siehst das an dich, damit wir mit deiner Hilfe freie Bahn haben, um unser Bauvorhaben umzusetzen. Deswegen haben wir auch diese Veranstaltung gemacht auf dem Hermannplatz. Die war sehr gut besucht, zahlreich. zahlreiche Initiativen haben uns unterstützt und es war wirklich gut. Ja, ich war selbst auch bei der Veranstaltung. Hier war auf jeden Fall viel los und ich habe auch gesehen, ihr habt euch auch gut mit anderen Initiativen vernetzt. Hat sich seit der Demo etwas getan? Also wir bemühen uns, ich sag mal so, unter dem Schlagwort Publicity weiter eben Kontakt zu Medien zu halten. Deswegen sind wir auch hier. Wir haben auch gute Kontakte zur Presse. Wir bemühen uns auch um Kontakte und Unterredungen mit der politischen Ebene. Wir haben vor kurzem auch ein Gespräch gehabt mit der Senatsverwaltung. Die haben sich unsere Bedenken angehört und wollen darüber nachdenken. Also so richtig ist da nichts bei rausgekommen, außer dass wir eben wissen, dass das Hoheitsrecht weiterhin bei Friedrichshain-Kreuzberg liegt. Und der dortige Stadtrat hat ja gesagt, nein, er ist gegen Abriss und Neubau. Und der Senat will darüber nachdenken, will nochmal abwägen sozusagen die privaten Interessen so eines Konzerns und die Interessen der Bevölkerung rund um Hermannplatz. Mehr war im Augenblick erstmal nicht drin. Und ansonsten, ja, haben wir zum Beispiel in Kürze eine Buchlesung vor. Es gibt eine Autorin, die hat über die Verkäuferin in einem Kaufhaus in Leipzig ein Buch geschrieben. Die laden wir zu einer Lesung ein. Und sowas in dem Sinne, wir führen noch weiter Unterschriftensammlungen durch, sind jetzt in Richtung 5000 und das sind unsere Aktivitäten zurzeit. Aber konkret bewirkt hat es bisher, würde ich sagen, noch nichts. Der Senat droht weiterhin damit, das alles an sich zu ziehen. Also es ist also offen. Es ist in erster Linie so ein bisschen fragwürdiger Kompromiss. Also es geht um den kurzzeitigen Erhalt von Arbeitsplätzen dafür, dass eine drei Bauvorhaben durchgesetzt werden, also durchgeführt werden können. Und ich möchte aber also Wert darauf legen, wenn ich jetzt in den 50ern wäre und es würde mir drohen, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere und auch nichts wieder finde, denen möchte ich das nicht vorwerfen, dass die sich über diesen Brief freuen. Das finde ich auch schwierig, dass man da eine Balance findet, dass man die Unterstützung der Karstadt-Mitarbeiterinnen nicht verliert und gleichzeitig eben die Projekte nicht befördert. Ja, hier werden mehrere Parteien gegeneinander ausgespielt. Ja. Das ist eigentlich eine ganz miese Nummer. Genau. Ich wollte noch was ergänzen kurz und zwar es gab auch ein Protestschreiben an den Senat, und zwar von Abgeordneten der Grünen und der Linken aus den BVVs, aus den beiden Bezirksämtern und aus den Fraktionen im Abgeordnetenhaus. Diese Abgeordneten haben sich auch gegen Abriss und Neubau ausgesprochen und haben eben den Senat aufgefordert, dabei zu bleiben oder zumindest das Hoheitsrecht beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg zu belassen, wonach eben nicht abgerissen wird. Es geht um das Karstadt-Gebäude am Hermannplatz. Dort hängen riesige Banner mit dem Slogan "Nicht ohne euch". Und das ist eine investorenfinanzierte Scheinbeteiligung und so ein bisschen eine Greenwashing- und Whitewashing-Initiative von einer PR-Firma des ehemaligen grünen Außenministers Joschka Fischer. Das sieht recht nett aus. Die Webseite ist auch sehr hip. Man denkt wirklich, wenn man da drauf geht, beim Karstadt, das neue Gebäude, das wird grün, das wird toll, das wird progressiv. Und ich habe da mal ein Zitat rausgenommen, ja. Zum einen spricht dieses Papier immer von Stakeholderinnen und Stakeholdern, also ein bisschen entmenschlichend. Und ein Zitat daraus ist: Wir wünschen uns, dass sich Hermann und Henriette, also Henriette ist das Karstadt-Gebäude und Hermann ist der Hermannplatz. Wir wünschen uns, dass sich Hermann und Henriette gegenseitig aufwerten und für die Nutzenden wechselseitig durchlässig werden. Ja, also wenn man sowas liest, dann glaubt man fast dieses Konzept. Ja, also sollten das nicht Stadtplanerinnen der Bezirk selbst machen, aber in dem Fall macht das eine PR-Firma. Was hat es mit diesem Nicht-ohne-euch-Slogan auf sich? Also ich glaube, das ist eine Art Mitmachfalle, ne? Das heißt also ein Appell auch an die Bevölkerung, da auch sich auch Gedanken zu machen und da oder mitzutun. Also wir glauben nicht an die schönen Worte und an die schönen Einladungen. Wir befürchten eher, wenn es auch zu einem Umbau kommt des Hermannplatzes, ja, dass das auch möglicherweise, dass der Hermannplatz umgewandelt wird sozusagen in einen Privatbereich. Es gibt ja schon einige Beispiele in Berlin, wo also öffentlicher Raum umgewandelt wurde. und dann als privater Raum gilt. Und wenn dann irgendwelche Leute sich da aufhalten, dann kommen eben irgendwelche Wachschutzleute und sagen, sie können sich hier nicht aufhalten. Also das hört sich alles ganz, ganz toll an, aber wir befürchten eben wirklich, dass das möglicherweise auch ein Ziel von Signa Immobilien ist. Und ich finde es schon ein Stück weit auch eine Frechheit von Signa Immobilien, einfach den Staat in seiner Entscheidungskompetenz so beiseite zu schieben und sagen, wir haben die tollen Pläne und die Bezirksämter, nämlich Kreuzberg und Neukölln, die brauchen dann bloß noch sich mit an den Tisch zu setzen und dann um mitzutun, aber wir legen also vor und was mit der Bevölkerung ist, das ist uns erstmal sozusagen egal. Die haben uns früher auch schon mal als Initiative eingeladen, bei irgendeiner Eröffnung im Hof von Karstadt mitzutun, also auch vielleicht ein Statement abzugeben, das haben wir bisher immer abgelehnt, weil das ist eine Scheinbeteiligung und wir werden uns nicht beteiligen bei einer Sache, die aus Sicht von Signa schon beschlossen ist, nämlich Abriss und Neubau. Ja, also dieses Papier sagt auch eindeutig aus, dass sich der Hermannplatz anpassen muss oder die Umgebung anpassen muss an das Gebäude und nicht umgekehrt. Was steckt denn eigentlich hinter dem Investor René Benko von Signa? Also Herr Benko kommt aus Österreich, ist Immobilienhändler und wir dürfen nie vergessen, die Karstadt-Bauten stehen alle an sehr attraktiven Plätzen. Das heißt, wenn jetzt Karstadt nicht mehr so läuft, ist das für den Immobilienhandel nicht so schlimm, sagen wir es mal so. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, Herr Benko ist mit Herrn Kurz befreundet, dem Bundeskanzler aus Österreich. Und mit Herrn Strache hatte er auch zu tun. Ich möchte nur jetzt nicht zu viel behaupten. Also es geht immer wieder das Gerücht, dass da auch welche aus der FPÖ bei Signa mit in der Firma sind. Mehr möchte ich nicht sagen, weil man möchte ja auch jetzt hier nichts Falsches verkünden. Aber es, was ich immer denke, mir ist es so gefährlich, wenn so jemand die Stadtplanung mit übernehmen möchte, weil es eben rechtes Kapital ist. Und es kann irgendwie, ist für mich schwer vorstellbar, dass der Herr Benko oder die Firma da den Platz so offen halten möchte, wie er derzeit ist. Für alle Leute, ne? Für Reiche, Arme, Migranten. Pipapo. Ich würde auch ganz gerne noch mal was sagen. Also da ist ja nichts gegen zu sagen, dass der Hermannplatz verkehrsberuhigt wird, dass der Hermannplatz vielleicht auch mehr aufgegrünt wird, dass er für Radfahrer und für Fußgänger attraktiver wird. Ne? Aber das ist eine Sache des Staates, das ist eine Sache der beiden Bezirksämter, das ist eine Sache von mir, ist auch des Senats, ja, der da also auch mitwirken soll. Es ist nicht allein Sache von Signa, aber bisher ist einfach Signa einfach vorgeprescht. Die haben also dieses Bauvorhaben vorgestellt, sie haben Hermann und Henriette vorgestellt, worüber also nach meiner Kenntnis auch die entsprechenden Stadträte und auch der zuständige Senatsbereich auch gar nicht so glücklich ist, dass die da so vorsprechen. Die sind da schon etwas pikiert und finden das also auch nicht richtig. Ja. Also liebe Hörer und Hörerinnen, lasst euch da nicht von PR-Gags irgendwie veräppeln. Da muss man immer tief hineinschauen, um das Ganze zu hinterschauen. Jeden Donnerstag habt ihr einen Stand vor dem Hermannplatz, also am Hermannplatz eigentlich, beim Karstadt am Eck und verteilt dort Flyer. Also das ist praktisch eine klassische analoge Öffentlichkeitsarbeit von unten. Könnt ihr davon was erzählen als Vorbild für andere Innis auch? Als Empfehlung würde ich immer sagen, das Wichtige ist, dass man wirklich jede Woche da steht. Also es sei denn, es regnet in Strömen oder wir haben Gewitter, aber dass da eine Regelmäßigkeit ist, weil es kommen zum Beispiel auch Leute extra hin, wenn ein Artikel in der Zeitung war. Die gehen dann wortlos zu unserem Stand und unterschreiben. Ich denke immer, verrückt, aber es ist so. Das, glaube ich, ist das Wichtigste und dass man irgendwie versucht, mit allen ins Gespräch zu kommen. Auch mit denen, die skeptisch sind, die sagen, nee, ich bin aber dafür oder so. Das wäre meine Empfehlung. Und dass man vernünftige Flugblätter hat. Wir haben sie auch mehrsprachig, damit Migranten, auch aus der EU, wir haben sogar englische Dinger da. Also das ist auch total gut und eine Empfehlung. Ja. Mhm. Also wir führen auch regelmäßig Gespräche mit den Leuten und wir sammeln auch, also mich wundert es fast immer, dass wir immer noch gut zwischen 20 und 40 Unterschriften jeweils immer bekommen, wenn wir da 2 Stunden stehen. Aber ich sag mal so, bei den Gesprächen kommt Folgendes raus. Also die überwiegende große Mehrheit, wenn die das hören, dass Karstadt abgerissen werden soll, die sagen, was haben die eine Macke? Was bilden die sich ein? Wir wollen hier, das ist, Wobei nicht für, ich sag mal so, für viele ist Karstadt auch ein bisschen zu teuer, aber trotzdem ist es ein Treffpunkt. Die gehen schon rein, gehen schon manchmal da ins Café etc. oder kaufen sich irgendwelche Sachen. Also die meisten, mit denen wir ins Gespräch kommen, sind dagegen. Es gibt aber auch welche, die sagen, naja, der Hermannplatz, so wie er aussieht und die Junkies und die Drogenhändler, angeblich oder tatsächlich, das ist mir erstmal egal, ne? Und die Obdachlosen, das gefällt mir alles nicht, aber die sind wirklich in der Minderheit. Ja? Die meisten würden es sehr deutlich bedauern. Ja, und ein Abriss und Neubau würde ja nur ein teureres Gebäude, Luxusimmobilie bedeuten. Was habt ihr denn für Aktionen jetzt vor? Ja, da kann ich noch was zu sagen. Und zwar, wir wollen jetzt die kleinen, ich sage mal immer die kleinen oder die einfachen Ladenbesitzer nochmal ansprechen, weil die, wir werden natürlich auch, wenn so eine Gegend aufgemotzt wird, die werden natürlich auch darunter leiden, indem sie vielleicht die Ladenmieten nicht mehr zahlen können. Wie gesagt, ich wohne seit 83 dort und ich beobachte schon, dass dort eine Siebdruckerei, dass dort eben dieses oder jenes Geschäft plötzlich aufgeben muss, eine Bäckerei oder sonst wo, wo eben die ganzen, ja, die neuen Besitzer von irgendwelchen Häusern, wo nur wir oder Deutsche wohnen oder was will ich, auch die Ladenmieten erhöhen und dann müssen die also ausziehen und dann kommen irgendwie, ich sage das mal so als Schlagwort, so Schickimicki-Läden rein. Ne? Der Kiez verändert sich. Gerade im Augenblick geht das auch durch die Medien, dass da so ein skandinavisches Unternehmen im Augenblick Dutzende Häuser aufgekauft hat. Haus Staden und vorher und Nuovia ist da also auch sehr aktiv und andere Immobilienhaie, sag ich mal. Also wie gesagt, der Kiez wird attraktiv für Leute, die Geld haben, wo vielleicht, ich sag das mal etwas salopp, wo Mama und Papa sagen, wir kaufen dir eine Eigentumswohnung. Wenn ich da wohnen würde und ich hätte eine Eigentumswohnung, würde ich mich ja über so eine Werteerhöhung da im Kiez freuen und würde sagen, dann steigt doch auch der Wert meiner Eigentumswohnung. Aber was mit den Leuten, die da gerade mal so ihre Miete zahlen, die gibt es natürlich auch zuhauf dort. Ne? Also wie gesagt, wir wollen die Ladenbesitzer ansprechen, sie auch um Unterschriften bitten und wollen auch nochmal einen offenen Brief die politische Ebene ansprechen, dass die also merken, es geht weiter und wir geben nicht auf. Ja, das klingt ja sehr positiv. Ja, wie kann man denn euch helfen und unterstützen oder wo findet man denn euch überhaupt? Also habt ihr eine Internetadresse? Ja. Wir haben im Internet einfach eingeben, Hermannplatz-Initiative und dann kommen schon die verschiedenen noblogs.org. Ja, also bei der Suchmaschine Initiative Hermannplatz eingeben und auf Twitter seid ihr auch aktiv unter Inni Hermannplatz. Ja. Und wir können auch hier bei euch im Sender Unterschriftenlisten hier lassen. Also wir haben auch noch ein paar Flyer mitgebracht. Also man kann uns unterstützen, indem man also zu unserem Stand kommt, indem man auch, wo man vielleicht schon aktiv ist, irgendwelchen Initiativen auch für das Anliegen wirbt. Weil wir stehen auch in Verbindung mit einer ganzen Reihe von Initiativen eben in Nordneukölln und auch in Kreuzberg, die uns also da auch unterstützen, weil es sie einfach auch betreffen wird. Ja, so ein Neubau, so ein riesiger, betrifft natürlich also nicht nur die direkte Umgebung, das hat wirklich Signalwirkung und ist wirklich ein Vorbote von, ja, es führt zu Verdrängung. Ja, Susanne, Joachim, vielen Dank für die Einblicke in eure aktivistische Arbeit. Und ja, bevor wir als Nächster zu aktuellen Entwicklungen von der Liebig 34 Räumung berichten, habt ihr uns auch noch einen Gastsong mitgebracht. Möchtet ihr denn ankündigen? Ja, dazu möchte ich sagen, Mercedes Sosa ist eine der Sängerinnen, die in Argentinien immer gegen die Militärdiktatur war, von daher großes Ansehen genießt und genoss und sogar ein Staatsbegräbnis erhalten hat. Das ist mir unvorstellbar, aber es war so, als sie starb. Das Lied heißt Cuando tenga la tierra, wenn mir das Land gehört. Und das möchte ich gern an den Gruß an alle Initiativen schicken, die auch möchten, dass uns mehr gehört.